er mich wirklich kennen, sehe er vielleicht den anderen Teil von mir, tief drin in mir. Ohne seine Lieder, wenn die Melodien schweigen, wär er noch der Mann für mich, für mehr als einen Tag. Lebt er nur durch seine Lieder, oder leben sie durch ihn, und ist er alles das, was ich erträum? Würde er mich kennen, nehme sich die Zeit, mich zu verstehen, dann könnte er mich finden, mein anderes Ich hier finden, dann könnte er gründen. Tagebuch, 11.36 Uhr, es ist gerade gegangen, Puls, wieder normal. Steckbrief von Sonja Worsk, auf der positiven Seite, sie ist höchst intelligent, spricht offenherzig und ehrlich, hat enorm viel Energie und Enthusiasmus. Auf der negativen Seite, sie ist höchst intelligent, spricht offenherzig und ehrlich. Hat enorm viel Energie und Enthusiasmus. Ohne meine Lieder, wenn die Melodien schweigen, wär ich noch der richtige Mann für ein Rendezvous. Ach, was soll's, es ist nur ein Essen. Und wenn's schief geht, ich nehm's mit. Bin ich denn wirklich so versessen auf nen Hit? Würde sie mich kennen, nehmen sie sich die Zeit, mich zu verstehen, dann könnte sie mich finden, mein wahres Ich hier finden, dann könnte sie ergründen. Wer ich bin.